Die Menschen verkörpern unsere Philosophie. Besondere Ideen im Bereich der IT, das Außergewöhnliche möglich machen. Gemeinsam im Team etwas Großartiges schaffen. Brauchen Sie eine eigene Mailadresse? Mit TechBolt können Sie sich immer vernetzen. Für eine Domainverwaltung stehen wir Ihnen zur Verfügung. Darin haben wir nämlich mehr als Übung. Beratung für den Einkauf von Hard- und Software, weil das Gute zu erkennen fällt einem oft schwer. Kein Spam mehr in deinem E-Mail-Postfach, weil Gefahren gab es sicher schon oftmals. Ein Antivirenmanager für deinen Arbeitsplatz, dass dein PC ja keine Krankheit hat. Sicherheitscheck, Datensicherung und Backup, mit TechBolt geht es echt ab. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Wir bieten Service und Support für Kunden rund um die Uhr. Fehler werden sofort erkannt. Wie machen die das nur? Bei Fragen gibt es unser Hotline-Center. Durch uns wird gestartet, drück einfach auf Enter. Weiters bieten wir Jobangebote, denn nur zusammen schaffen wir etwas ganz Großes. TechBolt, ähnlich wie eine Anekdote. Vom Geschäftsführer kriegst du die IT-Beratung. Wir sind's gewohnt, Kunden haben eine hohe Erwartung. Statt einem Vorortbesuch gibt's die Fernwartung. So lösen wir das Problem gemeinsam mit uns als IT-Supporter, geht es einfach. Du benötigst Internet und das passende WLAN im Büro, Hotel oder Feiern oder Café-Bar. Upgrades, Reparaturen und Neuaufsetzen, konnten wir dein Interesse heute wecken? Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Von PC-Systemen bis zu Gaming-PCs, startet sie ihr Spiel und sie sehen, wie es geht. 4K-Auflösung, Bombensocken, von Game 1 wickelt, das kann man nicht toppen. Die Netzwerkverkabelung, die muss sein, wir sparen teure Folgekosten, das ist fein. Vom Internetanschluss bis zur WLAN-Planung, TechBolt hat einfach die Erfahrung. Wie sicher sind die Daten deines Unternehmens? Kriminelle Hacker nehmen dir nicht das Leben. Für die IT-Security sind wir zuständig, denn deine Sicherheit online ist unumgänglich. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe. Software, Hardware, TechBolt, alles was ihr echt wollt. PC-Experten, Pioniere, mit Leidenschaft und Liebe.